experimented with a lot of drugs throughout my life, and I stuck with. Ja, etwas anders als geplant starten wir hier mit leichten Schwächen in der technischen Ausführung, aber das werden wir hier im weiteren Verlauf der Sendung des FSK-Nachtschalters einfach ausbügeln und hören jetzt einfach mal weiter. Hey. Mad liberator, deaf operator, rock the data, amazing flavor. Yo, the way I feel, sometimes it's too hard to sit still. Things are so passionate, times are so real. Sometimes I try to chill, mellow down, blow a smoke. A smile on my face, but it's really no joke. You feel it in the street that people breathe without hope. They're going through the motion, they're dimming down the focus get clear, then the light turns sharp, and the eyes grow teary, the mind grow weary. I speak it so clearly, sometimes y'all don't hear me. I push it past the bass, no nations got to feel me. I feel it in my bones, black, I'm so wide awake that I'm hardly ever asleep. My flow forever deep, and it's volumes of scriptures when I breathe on a beat. My presence speaks volumes before I say a word. I'm everywhere, penthouse, pavement, the curb, cradle to the grave, soul cathedral of a shell, universal ghetto life, holla black, you know it well. Quiet storm, vital form, pen push the bright across, mind is a vital force, hollow will right across, soul is the lion's roar, voice is the siren. I swing round, ring out, and bring down the tyrant. Chop a small axe and knock a giant lopsided. The world is so dangerous, there's no need for frightening. The suckers trying to hide like the struggle won't find them. Then the sun busts through the cloud to clearly remind them this A-where, penthouse, pavement, the curb, cradle to the grave, talk of each of a shell, universal ghetto life, holla black, you know it well. What it is, you know, they know what it is. We know, y'all know what it is. Ecstatic, there it is. Huh, what it is, you know, we know what it is. They know, y'all know what it is. You know, here it is. What it is, you know, we know what it is. They know, y'all know what it is. You know, here it is. Fantastic. Original. And always on time. And rocking your mind. Sit and come relax. Riddle of the Mac. It's the patch. I'm a soldier in the middle of Iraq. What say about noonish? Coming out the whip and looking at me curious. A young Iraqi kid. Carrying laundry. What's wrong, G? Hungry? No, give me my oil. Get out my country. And in Arabian, barking off her stuff till his moms come grab him and they walk off in a rush. Distrust. Feeling like I was pissed upon wound. I'm like, surely hope that we can fix our differences soon. Bye. Buying apples, hun, breaking on. Fruit, you take everything. Why not just take the damn fruit like master? I don't understand it. On another planet? 15 months of this stuff? How I'm gonna manage? And increasing this sentiment, gentlemen, getting down on their Middle Eastern instruments. Realize trapping this crowd. Walk over, kicked one of my fabulous raps. Dottie, Dottie. Arab jaw drop, they well wish they glad rap. Now the kid considered like an Elvis of Baghdad. هادي ما تربحش وهادي ما تربحش هادي ما تربحش هادي تربح هادي تربح لازم هادي ما تربحش وهادي ما تربحش دايما على لازم what it is كانت عندي نفوت وتشوف واحد يضحك واحد يبكي تو اللي بعتو ايه انا اللي بعتو what it is you know they know what it is we know y'all know what it is ecstatic there it is. What it is, you know, we know what it is. They know, y'all know what it is. You know, here it is. What it is, you know, we know what it is. They know, y'all know what it is. You know, here it is. stop, zero property, zero property, zero. Real sick hearing these pricks talk shit. They get their throats slit cause they're talking to me like I'm thick. And I'm real tired of all these bullshit guys. The best go high cause I'm looking for them on the slide. Cause I've had it up to here, right up to here. Might have to do it reservoir dog style. Slice off the ear cause I've had enough of brothers acting tough, trying to get rough when it's obvious they ain't rough enough. Listen, I don't just talk the talk, I walk it. That's why my mouth's always coming out with raw shit. My rap style's distorted. That little mole getting raped and keeping a baby instead of getting it aborted. Yo, I talk morbid just to make you feel awkward. Death's a part of life, yo, you just can't ignore it. Especially when every part of your heart and on my sleeve sport it. Like something you think precious cause your dead grand bought it. I talk so foul, I talk so coarse. I show no regret, I show no remorse. Like a necromaniac raping a corpse up the anal passage while contracting genital warts. My metaphors are twisted. Like that game where you gotta put the hobnob in your gob if you're the last one to come on the biscuit. I'm so sadistic, so I fantasize. Back floating my bath sex with his written in the bathtub with his wrist slit. And I'm real sick of hearing these bricks talk shit. They get their throat slit cause they're talking to me like I'm thick. And I'm real tired of all these bullshit guys. The best go for the stack. Them on the back. Had it up to here, right up to here. Might have to do it reservoir dog style. Slice off the ear cause I've had enough of bread. It's acting tough, trying to get rough when it's obvious they ain't rough enough. You best ban TV if you want me to stop, cause I'm so heavily influenced by the things that I watch. It ain't just Pulp Fiction and Reservoir Dogs. It's irreversible. Bez, my city of God. It's when I'm losing on the channel when I turn on the box. Singing Peter Ball, singing on top of the Gary pops. Got some little Michael Jackson rock on the neck. Ken Bigley got his neck tech off. That's some nasty shit and still you wonder why I'm sick when I see this shit and I say exactly what I think. It's some nasty shit and still you don't ban it, but you ban computer games. Something around it really stinks. What about cigarettes and alcoholic drinks, or the animal that died just so your wife can wear that mink? You're disgraceful, like getting caught pissing in the sink. A white girl won't suck my dick just because it's pink. And I'm real sick of hearing these bricks talk shit. They get their throats slit cause they're talking to me like I'm thick. And I'm real tired of all these bullshit guys. They best go high cause I'm looking for them on the slide. Had it up to here, right up to here. Might have to do it reservoir dog style. Slice off the ear cause I've had enough of bread. It's acting tough, trying to get rough when it's obvious they ain't rough enough. Check it, the last verse is just as bad as the first, but compared to the second, yo, it's definitely worse. Cause it's about a guy getting chauffeured in a hearse. Let me do what Nas did until it's shit in reverse. The hearse brings the corpse back to the morgue. The guy from the morgue undresses the corpse. Embalming fluid goes back out, the blood goes back in, body goes back to hospital where it comes alive again. The paramedics walk backwards like an Irish dance. Put the wounded man back in the ambulance. The ambulance's engine turns back on and its lights flash as the siren plays his favourite song. The guy goes back to the exact spot where they found him, and the medics and all the passers-by go back where they came from to eventually. No one surrounds him and the blood pours up him rather than down him. The man then falls upwards, back on his feet, stumbles towards a dark figure on the other side of the street. He walks into the blade that cut his belly. Then he holds his neck, which was bleeding already. He removes his hand so that you can see the cut, and as the knife and does the slice, it closes back up. The young says the words he said, none screams from the first initial cut. Then the blood from his severely severed ear slow back up the peers and slowly knife fooled in ears. And we're unhackled in the rear. Puts the knife in the rear. Then walks backwards through the bushes where he disregarded nature. Chums the gang in the bed. Chum reads the snail paper. Takes the snail he stepped on back from its creator. Only to be killed again when I fast forward this shit later. Back in his house, now back in his bed. He unlistens to his CD and unbox his head. Puts the back of the bed. Back my name on cover. Chaz, my name on cover. Fast forward, there's been a murder and the police know who done it. They're looking for a motive cause they don't know why he done it. Sure enough, it don't take that long for them to find a reason, and they publicly state it on TV that evening. A couple months later, this shit gets bad. Like it was me who put that switch in his hand and told him to kill that man. Like this whole song was just like some kind of song, just some kind of to hurt some poor cunt. I've never met before in my life. Was whoever said the pen is mighty, whoever said the pen is mighty, you better think twice. You better think twice. the car, marching like parade of scars. If you've been stabbed or shot, some been smoking these batons right in front of these cops, calling out to the kids. All my niggas with bids, whether suited up or booted up or stuck in the mid. You can download it or boot it up, my pupils are lit. All my students of the underground with record store gigs, calling out to the girls, the inventors of worlds, the intelligence of elephants and elegant pearls. Pour like nectar from the lotus, big bang opus and swirls. Down the sweaty back of hairy tracks and dry cherry curls, calling out to the pimps, I got something at your gib. On your wrist is just a twist of line to go with that lip. Hold your cup up so this ancient rain can find its way in. Let these niggas know the cost of reaching heavenly bliss. Yes, scared money don't make none. Scared money don't make none. Scared money don't make none. Scared money don't make none. Scared money don't make none. Scared money don't make none. Scared money don't make none. Scared money don't make none. It was all a dream. I used to fantasize I was Malcolm, a Martin in the pulpit, the ballad or the bullet. I swear, I used to pray to change back the year when niggas spoke of motherships with space helmets for hair. Well now what have we here? Thugs and poets are here. What we seem to have in common is we're common as air. Yes, the lowest rung of anthems sung each day every year, from check cash to latest fashions while they ration out fear. But I'm fearless, sometimes I feel alone, homeless, peerless. What will it take to shake the land for all the land to hear this? I can't bear this. Born of pages torn from ancient prayer lists, descendant of the womb, the lotus blooms when I come near it. I declare it, time to realign carrot to carrot. What was olden remains golden sceptred tongue, I dare to share it. All who hear it know it once, royal highness over blunts, thug of thugs, pimp of pimps, golden tongue and ivy fronts, grind and hustle. Niggas know the heart is just a muscle, or praises do your amazing papes I rolled upon, I trust you will invest, as chances are the game is just a test. Professor of the truth, talk will talk emeritus. I'm the king, as I command my son to dance and sing. We celebrate our earthly fate, my daughter gives me wings. We are one, descendants of the mothership and tongue, southern trees of bone, strange fruit, hill salute a troop well hung. So come along, everyone's invited. Heroes of distinguished paths, victims and conquered, those who dare not stand alone, and those who stand unfettered. Fuck the bullshit, whether from the hill or from the pulpit. Today I put my money on the fall of every culprit. Truth prevails when all else fails. Drug dealers make the music, then guess who's back? Your soul's answer to greenback hoes and crack. The chord that's strung from anthem sung right now the way way back. The legacy of Hennessy distilled to brownish black. Rolls off the tongue, a pointed gun, fake niggas best stand back. The trumpet calls and yes, yes. So I woke up this morning, and as I start yawning, that milk pouring into my bowl, then I thought to myself, that I need to take a trip to the grocery store, cause the bread is low, and the chicken I was eating with the mashed potatoes need a little bit of gold. Oops, wrong song lyric, man, a little bit of pepper. Step out the crib with the bedcloth slippers, robe tied tight, chest no chest hair, no clothes at both, so I gotta get there, cause it's like 3:50 and I'm just waking up, and it take 5 minutes just to get to the front. Now I'm standing in long lines, lady with the baby probably buying some dog food. Dog probably crazy on a daily basis. My days be like this, cause I got to the register and then the store closed. Yo, what up, man? If you cool, what you do? Warm it up then. I can't hold it cause it's hot. Put it down then. I left my kids in daycare. Pick them up then. I'm trying to buy some new shit. What you trying to spend? All I got is $5. So you broke, man? I thought I had $10. So you broke then. TV dinner on the couch. Warm it up then. Warm it up, man. I warm it up then. Get some, you little bums. I got a lot and you can't get none. That ice cream truck just left. If you run, you can catch, but it's out, cause I got the last one. But I got a box of cones that I'm willing to sell. I sell the ice cream too, two scoops for a bill. I could build a sandcastle without bringing a pail and go catfish fishing and come up with a whale. But you know what? That was easy as hell. Well, maybe not the line about me catching a whale, but if I did it, then it's nothing and I did it as well. Probably easy as it is to move slow for a snail. Did you know I made this beat with my mouth and a bell? Just a FYI, I'm FLY. And for those that can't spell, I'm a pretty swell guy. I caught a lot of fish, I think I have a fish fry. Yo, what up, man? If you cool, what you do, warm it up then. Can't hold it cause it's hot, put it down then. I left my kids at daycare, pick them up then. I'm trying to buy some new shit, what you trying to spend? All I got is $5, so you broke, man? I thought I had $10, so you broke then. TV dinner on the couch, warm it up then. Warm it up, man, warm it up then. Clap, bass, bass, clap. Bass, bass, clap, bass, bass, bass, clap, bass, clap, bass, bass, clap. Nachtschalter. Heute mit schönen Gipfelgeräuschen am Mikrofon. Yeah. 93,0 Megahertz, 101,4 im Kabel. Und jetzt gleich noch mit etwas geplanteren Vorgängen hier im Studio. Das wird sich noch rausstellen. Ja, okay, da, schon danach hapert sofort. Jetzt aber. Dafür also super fetter Rap gerade eben von den Cool Kids. Cool Kids. Genau. What up, man? Soweit ich weiß. Genau. Vielleicht kurz ein wenig Moderation, was wir heute so gemacht haben hier bisher. Und zwar hörten wir zum Eingang ein, genau, so Punkrock-artiges Stück von Popo aus Pennsylvania. Knife is Young, danach was von Mos Def. Danach keine Ahnung, und dann Saul Williams, deine Augen sind besser, was steht da? Scared Money, Saul Williams. Ja, ist schon ein olles Album, also The Invisible Rise oder Inevitable Rise of Nigitadas oder so war das Album, super Album. Ja, Mos Def war Auditorium, das Album. Quatsch, nein, der Track, genau. Und Knife is Young hattest du ja schon erwähnt. Genau. Nachtschalter heute hier bis 2 Uhr vielleicht oder so. Mal schauen, wie das genau aussieht nachher am Ende. Wenn wir Wetten laufen hier, wie lange wir denn wirklich hier durchhalten oder beziehungsweise wie lange wir durchhalten wollen überhaupt. Gespannt hören bestimmt auch Leute zu, die denken, was geht draußen auf den Straßen Hamburgs ab. Wir werden dazu hier sehr wenig erzählen. Also ich würde wahrscheinlich sagen gar nichts oder... Genau, too many days. Genau. Das kann überraschen. Too many people I've known got lost. Too many days. Achso, es wiederholt sich jetzt. Super, das passt genau. Immer diese Terminzwänge. Ach ja, genau, und wegen Termine eigentlich nur, wenn was wir erzählen über die Straßen draußen, was demnächst da passiert. Also nächste Woche zum Beispiel ein Terminhinweis. Ja, jetzt gerade im Hintergrund hören wir einen Titel von einem Projekt, das wo ich gar nicht wusste, dass ich heute spielen werde, oder mich überrascht hat, weil das Album, was ich von ihm mir geholt habe oder besorgt habe, dann doch mich sehr überrascht hat. Nämlich das aktuelle Album von den Gorillaz, die mich eigentlich wochenlang, tagelang, jahrelang schon quälen mit schrecklichen Titeln, nein, gar nicht schrecklichen Titeln, Titeln, die schrecklich oft gespielt werden. Und immer dann nur die Singles, die so bekannt sind, im kommerziellen Radio. Und ja, wir können aber auf jeden Fall, also ich kann zumindest 3 von den Titeln vom aktuellen Album hier sehr empfehlen. Die sind sehr, sehr interessant. Und ich glaube, danach immer noch einen weiteren von dem Album. Ja, und jetzt ist auch mal genug mit Gerede hier, ne? Von mir zumindest. Ja, von mir auch. Ja, FSK Nachtschalter. Wir machen auch eine Playlist und die könnt ihr finden, indem ihr einfach auf die FSK-Website geht und da rechts in der Sendungsspalte auf Nachtschalter klickt, dann findet ihr die aktuell aktualisiert. Too many days to get. I'm walking to the surfing, blah blah blah blah blah blah blah. Collapse. I'm drinking too much, blah blah blah blah blah blah blah blah. Fall out. I'm feeling really blah blah. I want to blah blah blah. Collapse. And in the end, it means I blah blah blah blah blah blah blah. Yeah. I caught myself together. Blah blah blah blah blah blah blah. Watch out. I didn't need the preaching. Blah blah blah blah blah. Collapse. Don't you get too close, or I'll blah blah blah blah blah. Break up. Stick it up your nose. Blah blah blah blah blah blah blah. The end. I didn't mean to do it. It lovely in my head. I tried to be a charmer. We got a bit hopeless instead. The world is very sexy. I'm walking to the surfing, blah blah blah blah blah blah blah. I'm drinking too much, blah blah blah blah blah blah blah blah. Fall out. I'm feeling really blah blah. I want to blah blah blah. Collapse. And in the end, it means I blah blah blah blah blah blah blah. The end. It lovely in my head. I tried to be a charmer. We got a bit hopeless instead. The world is very sexy. It's part of my collapse. I'm walking to the surfing. Blah blah blah blah blah blah blah. I'm drinking too much. Blah blah blah blah blah blah blah blah. Fall out. I'm feeling really blah blah. I want to blah blah blah. Collapse. Blah blah blah blah blah blah. Ja, das ist wie gesagt gerade der Titel vom aktuellen Gorillaz-Album. Ja, wirklich ganz spannende Sachen drauf. Zumindest diese beiden, wo man gerade Welcome to the World of the Plastic Beach und Rhinestone Eyes, genau. the record over. Plant the seeds of knowledge and let them grow. Meditate and let everybody know you. Your clip is full of knowledge. Said and done, his completions won't complete me. I've divided me by one. I'm the answer to his riddle. I'm the caution of his wind. I'm the spoolage between tongue and teeth beneath his trembling grin. And I dare in my revision, for I dare not suffer twice. And I dare not reinvent the past, and I dare not be the Christ. And I welcome any sufferer, and I welcome any Saul, sitting in this room on wooden bench waiting for joy to call. And I suffer here alone, Lord, perturbed by my every thought. How I've tried to strip them to the bone, I've struggled and I've fought. Every jealous warped intention smuggled sewn into my genes. Every hidden mongrel tendency exploiting me and me. Each time I put them under, but still they wanna test me. I cry through the thunder, you storm right past me. I search and I ponder, I question and wonder. I'm roaring a thunder, pleasing me. I've been waiting here for what now seems the better of an hour. I've raised every crippled question from the dead and given power to the absence of my sanity, the presence of a fear that lies in between forgotten dreams that pile up every year. Up above the highest testaments, down below the wooden floor, there's a gutted room that's back at noon beneath the hidden door. Deep within you'll find the attributes of every sunken man who must bang his head against the dead each day he tries to stand. And he's standing pressed against the very woman that he loves, kissing eyes and lips, embracing hips, surrendering to a touch. And just at the very moment that he touches heart to heart, she pulls from his touch, cause it's too much to mend what's torn apart. Each time I put them under, but still they wanna test me. I cry through the thunder, you storm right past me. I search and I ponder, I question and wonder. I'm roaring a thunder, pleasing me. Tja, ihr seid immer noch beim Nachtschalter, sozusagen auch dem Mai-Schalter heute. Naja. Die letzten Tracks waren Saul Williams, Skin of a Drum, von diesem Album, was vorhin schon erwähnt und gespielt wurde. Davor die Newham Generals, Mind is a Gun, von den Dirty Skank Records Label, ja, was wir schon von Dizzy Rascal auch kennen, die sind ja irgendwie auch zusammen in der Crew oder irgend sowas. Ja, davor etwas, wo noch nicht ganz klar ist, was es ist. Thank you. Und wir hörten gerade eben einen Titel vom neuen Caribou-Album. Das Album heißt genau Swim und ist seit 2 Wochen draußen. Der zweite Titel da drauf, Odessa, wie auch immer. Caribou war auch gestern in Hamburg und ja, ich war da jetzt nicht da und kann nicht live oder nachträglich live von diesem Konzert berichten. Was aber auf diesem Album sehr stark auffällt, ist, dass Caribou sich abkehrt von seinen früheren Sounds, die er auch mit Manitoba noch gemacht hat und jetzt viel beat-orientiertere Musik macht und nicht mehr so schöne 70s, 60s Psychedelic Sounds. Aber auch das gerade fand ich sehr spannend. Jetzt im Hintergrund schon längst laufend und andauernd hier von mir in den Text reingesprochen, hören wir einen Titel von einer Compilation, die bei Strut Recordings rausgekommen ist. Bob Blank, The Blank Generation, Blank Tapes, New York City, 1975-1985. Und ich hatte da eine Rezension irgendwo zu gelesen, wo drin stand sowas etwa grob wie jede Compilation aus der Zeit wäre erstmal super. Das kann ich jetzt hier nicht so ganz bestätigen. Ganz viel Disco-Sachen drauf, bisschen nichtssagende Sachen dabei, aber dieser Titel von The Necessaire State of the Art, der gerade schon läuft und den wir gleich mal auch komplett nochmal hören werden, durchaus sehr hörenswert. Yeah. der Elvis Canard-Scheider. Und jetzt nochmal was schon gesagt. Das kommt aber davon, wenn man sich überlegt hat, mal ein paar Titel auch vorzustellen hier oder ein paar Platten vorzustellen. Jetzt nach dieser Bob Blank Compilation haben wir noch eine weitere Compilation von Strut. Ja, also ein Reissue-Label. Keine Ahnung, woher es kommt, aber ich glaube, es ist irgendwie, läuft über Berlin zumindest, der Vertrieb. Und jetzt habe ich hier vorliegen eine Compilation, also ein Sampler, der heißt Next Stop Soweto Township Sounds from the Golden Age of Mbaganga. Und daraus hören wir jetzt einen der wenigen instrumentalen Tracks. Generell diese Compilation sehr interessant eigentlich und ich vermute mal aufgrund des aktuellen aufgrund dessen, dass Südafrika momentan einfach sehr präsent ist, auch wegen diesem komischen Turnier, was da demnächst läuft, werden die im Laufe des Jahres noch zwei weitere Volumes von dieser Compilation rausbringen. Na gut, aber wirklich ein sehr spannender Titel darauf, den wir jetzt hören werden, ist von Zed Nakabinde. Und der heißt Ikonyane Jive. Den hören wir jetzt. Ja, wie gesagt, das war jetzt die Compilation Next Stop Soweto. Davon wird es noch zwei weitere geben. Naja, das war nicht die ganze Compilation, sondern nur ein Titel davon. Die ganzen Titel unserer heutigen Sendung könnt ihr auch nachlesen auf der Playlist, die wir hier nach und nach aktualisieren, unter fsk-h.org. Da einfach auf Playlist klicken. Nee, Quatsch. Da rechts bei Sendungen auf Nachtschalter klicken. Dann findet ihr die Playlist so rum. Und ja, nebenbei könnt ihr auch gerne Fördermitglied werden vom FSK. Dann kann dieser Sender hier weiterhin auch senden. Zumindest von meiner Seite hier erstmal letztes Album, was wir heute mal vorstellen wollen, später gibt es dann eher noch Singles, ist von Jacuzzi aus Berlin, sind die, soweit ich weiß, ja, die sind aus Berlin, sind ziemlich sicher, und die haben sich so in den Laufe der Jahre auch weiterentwickelt und mittlerweile sogar so spannende Features mit M. Said von MT Pop Consortium aufgenommen auf diesem Album, was wir aber nicht gleich spielen werden. Und wir sind nämlich hier, haben einen anderen Titel, nämlich Soto Millions featuring Uko Flani. Und Jacuzzi werden auch in Hamburg sein, und zwar am 4. Juni, genau, 4. Juni im Hafenklang. Und ja, das kann auf jeden Fall ganz interessant werden. Das Album selber fand ich jetzt nicht so unglaublich begeistert, aber durchaus einige sehr spannende Nummern drauf. Und wir hören jetzt, wie gesagt, Msoto Millions featuring Uko Flani. Thank you.

I'm SLX. No. 1, 21.

What about this one? Jo, der FSK-Nachtschalter meldet sich zurück, zumindest am Mikrofon, an den Konsolen hier waren wir schon länger oder durchgehend eigentlich zugange. Jetzt gerade hören wir einen Titel von RX Bumble heißt der und das Ganze ist aber ein Remix von Tony Rocky Horror, erschienen auf dem Nightshifters Label und ich glaube, den könnt ihr auch sonst runtersaugen, wenn ihr Nightshifters, also Nightshifters, besetzt glaube ich Nachtschicht, ne? Das man googelt, dann findet ihr bestimmt Nightshifters. Dann, davor hörten wir zwei Titel von Tom Starr aus England, erschienen auf dem Brooklyner Label Trouble and Bass, Cannon und Slingshot, die beiden Titel. Und ja, sehr empfehlenswert übrigens dieses Label, die haben eine ganze Reihe sehr, sehr spannender Veröffentlichungen draußen. Man könnte den ganzen Abend nur mit den Titeln von denen spielen, das ist der Hammer, sag ich nur. Da sind auch gerade sehr viele neue Releases raus, also guckt euch mal um, wenn ihr versucht nach Trouble and Bass. Und davor hörten wir ja so ein bisschen Reggae angehauchte Sachen und zwar zuletzt war das ein Will Bailey Mix von einem Titel von Andy Satellite. Davor hörten wir Cry Wolf, sehr sehr empfehlenswert, DBDB Sound und davor Mr. Lex Demma Pre. Alles auch nachzulesen Playlist, genau, von dem FSK-Nachtschalter unter fsk-kh.org und da rechts einfach auf Nachtschalter klicken, findet ihr die Playlist und könnt auch gerne einen Kommentar hinterlassen, dann freuen wir uns und machen gerne auch noch hier die Sendung desto motivierter. Und auch motiviert uns auf jeden Fall, wenn ihr FSK-Fördermitglied werdet. Und das könnt ihr werden, indem ihr hier im Büro anruft oder euch mal beraten lasst, was das so bringt, Fördermitglied zu werden zum Beispiel. Und euch zum Beispiel den Transmitter zuschicken lasst. Der ist gerade frisch rausgeschieden, ist ja auch gerade am Monatsanfang mit neuen Texten. Ja, und da ist auf Seite 2 auch ein Fördermitgliedsformular. Könnt ihr gerne ausfüllen. Ja, soweit erstmal. We'll be right back. Ja, FSK Nachtschalter. Wir hören hier auch bald mal auf mit der Sendung. Ist ja auch schon gleich zwei und sonst kriegen wir hier Stress mit der Gewerkschaft am 1. Mai. Und ja, wir hören jetzt gleich einen Titel vom neuen Flying Lotus Album. Das ist, glaube ich, letzten Monat, also am 30. April erschienen. Und daraus hören wir einen Titel und zwar featuring Thundercats. Ja, und bitten um Beachtung dieses Stückes. Flying Lotus, ja, die große Sensation der letzten Jahre, oder des letzten, nee, des letzten nicht, aber der letzten Jahre, über letzten, nee, des vorletzten Jahres genauer gesagt gewesen, was Musik im Bereich Hip-Hop anbelangt. Jetzt mit dem neuen Album Cosmogramma am Start. bestimmt sehr spannend. Ich kenne nur den kleinen, nur 4 Titel daraus von so einem Sampler. Aber davon sind zumindest 2 schon sehr, sehr empfehlenswert. Und jetzt hören wir, wie gesagt, Featuring Thundercat. Das Sprechen wird auch langsam schwieriger. Insofern hören wir dann wirklich auch dann mal demnächst hier auf. Interessanter Track auf jeden Fall, der so abrupt endet. Ja, das war dann auch wirklich der Nachtschalter hier. Wir danken unseren mindestens 5 Hörerinnen und Hörern und was bleibt noch zu sagen? Arbeitet bloß nicht so viel. Niemals. Genau, und egal ob 1. Mai oder nicht. Genau, und am besten auch nicht am 1. Mai irgendwas machen. Naja, das hatte ich vielleicht mit einer gewagten These, wo ich es gerade ausgesprochen habe. Vielleicht noch kurz darauf hingewiesen, unsere nächste Sendung unter falschem Namen quasi, am 18. Mai, Dienstag, der 18. Mai, diesmal am Nachmittag, insofern mussten wir uns einen anderen Namen überlegen. Nachtschicht, der passt ja nicht so gut zu der Uhrzeit. Na gut, okay, für Leute, die natürlich die Nachtschicht gemacht haben oder die Nachtschicht machen, dann, nee, das passt immer noch nicht, ne? Nachtschicht, glaube ich, geht erst schon mal später los. Zumindest hieß das dann auch passend für den Sommer Electric Ice Cream und ja, der Nachtschalter am Tag, Dienstag, 18. Mai, wie gesagt. Und 17 bis 19 Uhr, ne? 17 bis 19 Uhr, genau. Sollten wir es nicht schon öfter gesagt haben. Jetzt ja. Um einen CD gekramt. Der letzte Titel der heutigen Sendung und damit auch dann das Ende der heutigen Sendung. Natürlich nicht das Ende der FSK-Nacht hier, danach kommen noch wilde Disco-Mixe. Passenderweise, nicht passenderweise, aber was Neues von Bonobo, vom neuen Album auch von Bonobo, da hören wir jetzt den Titel Ice Down. Ja, das passt auch wohl zum letzten Titel hier der heutigen Sendung. Aber falls ihr nicht die Augen zumacht, dann könnt ihr auch noch weiterhören. Und ich habe da eine Schleife reingepackt, Giorgio Moroder, gemixt von Chrissy Murderbot, der empfehlenswert. Ja, genau. Und noch einen Gruß an die einzigen Autos noch da draußen auf der Straße. Taxis, Taxifahrerinnen, die die Nacht um die Ohren schlagen. Da sind dann noch jede Menge noch Polizeiautos unterwegs. Die parken ja alle, oder? Ja, das weiß man nicht genau. Also wer Zeitung liest, weiß mehr, sag ich mal. An die natürlich, wie an dieser Stelle, sofern sie nicht fördernd sind. Kein Gruß. Das hast du gesagt. Nein, das ist der falsche Titel natürlich. Ganz am Ende nochmal ein Fehler, das musste sein. Aber jetzt Bonobo, Eyes Down. Tschüss. Tschüss.